In das Deck ist er gebrochen, in das Deck im Archenhaus. Igelchen kam angekrochen, Iltis, Ibis, Laus und Maus. »I, was tun wir?« rief verschreckt, in der Nähe ein Insekt. Instinktiv rief da die Imme, »Ich vermag, bin ich auch klein, immerhin mit lauter Stimme, immerzu Hauruck zu schreien.« Immchen schrie und jedes Tier in der Runde schrie mit ihr. Igel schrie und Bär und Bock, immerzu Hauruck, Hauruck. Angespornt vom Ruf im Chor, kroch der Horbox heil hervor.